Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Galaterbrief, 6. Kapitel, Vers 9. Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Gott segne dieses Wort. Nicht aufgeben. In diesem Bibeltext hier aus dem Galaterbrief schreibt Paulus an die Galater, an die Gemeinde da, und versucht ihnen zu helfen. Denn was hier passiert ist, dass die Glaubensgemeinde dort da den Kompromiss eingegangen ist. Also einige von ihnen oder auch viele, ja, oder also eine Gruppe von Menschen dort sind eben zurückgegangen zum Gesetz Moses, ja, zum Gesetz Mose. Also was da passiert ist, sie haben sich dann eben wollten alles in eigener Kraft tun, in das Gesetz Mose zu bewahren, und das ohne Christus. Und das hat den Paulus hier dazu befähigt, hier ihnen zu schreiben: Nicht aufgeben, geht nicht zurück in das Gesetz, ja, ins Gesetz Mose, also ohne Christus. Und das schreibt uns Paul hier. Und im Galaterbrief, das ist sehr, lest mal durch, geht mal rein in den ganzen Galaterbrief, sagt dann Paul immer und wieder, nicht aufgeben, gebt nicht auf, ja, und versucht ihnen Mut zu machen, nicht zurückzugehen in die alte hebräische Denkweise, dass man also das Gesetz Mose dann halten kann, ohne Christus. Das, ja, und da ist also sehr, sehr, Paulus sehr, sehr bedacht, ihnen dazu helfen, und auch in sehr strengen Worten schreibt er das. Und wenn Leute eben durchhalten, also nicht aufgeben, könnt ihr mal ein anderes Beispiel nehmen, wo Paulus schreibt, da könnt ihr in den Philipperbrief gehen, also die Gemeinde, die Philippergemeinde, für Gemeinde von Philippi, und im Philipperbrief lesen, wo Paulus schreibt eben, sie lobt, dass sie eben nicht aufgeben, dass sie sich an Christus halten und in ihrer persönlichen Beziehung mit Christus wachsen. Und so, wir sind eben auch ermutigt hier, was das für uns bedeutet aus dem Galaterbrief, ist eben, dass wir auch zur gegebenen Zeit den entsprechenden Segen ernten werden. Also wenn wir in und durch Christus, also unsere Beziehung zu ihm, ihn uns stärken lassen durch den Heiligen Geist und zu gegebener Zeit, wann das auch immer ist, das wissen wir nicht, das weiß auch nur Gott. Aber er ist besorgt um das Seelenwohl, Seelenheil, dass also die Menschen sich nicht von Christus abwenden. Das ist seine Ermahnung auch. Und dass sie eben dann nicht dann in aller Ewigkeit von Jesus Christus getrennt sind. Ja, und dann quasi dann ja in der Hölle sind, dann, also wenn sie dann sterben. Ja. Das ist es im Prinzip. Und das ist auch für uns die Einladung, eben nicht aufzugeben. Wir haben dieses Versprechen, ja, hier, das christliche Leben ist nicht immer so einfach. Und das heißt nun nicht, dass wenn wir nun Christen sind und wir, die wir zu Jesus kommen, als reuige Sünder eine persönliche Beziehung eingehen, dass auf einmal alles wunderbar ist hier auf Erden. Ganz und gar nicht, ganz im Gegenteil. Wir können wir lernen immer wieder, dass wir ja nicht nur Widerstand erfahren, aber eben auch als Außenseiter ja gesehen werden und auch so behandelt werden von Menschen. Aber das ist nicht so schlimm. Wichtig ist, dass wir durch Christus wachsen, nicht aufgeben und dranbleiben. Und das ist die Einladung auch hier. Und Herr Jesus Christus hilft uns dann. In eigener Kraft können wir gar nichts machen. Wir haben überhaupt keine Möglichkeit. Und aber auch schon hier können wir davon ausgehen, auch dass, auch wenn es sich nicht immer so darstellt, ja, denn Gott hat seinen persönlichen Plan und Zeitrahmen für alle Menschen, für jeden Menschen individuell. Aber wir wollen es nicht verpassen. Also wir wollen zu Christus kommen, früher als später, denn er hat nicht nur Plan und Zeitrahmen für uns, sondern auch Aufgaben für uns. Also, dass wir anderen Menschen von Christus erzählen, andere Leute einladen, in die Bibel zu gehen, durch ihren freien Willen dann zu Christus zu kommen, zum Beispiel, ja. Aber eben auch anderen Menschen, Leute, die Christus folgen und auch wirklich Christen sind und nicht nur vorgeben, dass sie Christen sind. Manchmal ist das so, dass das kann auch so sein, muss nicht, aber kann, dass Menschen in Kirchengemeinden, also Kirche heißt letztendlich wir als Christen, manche Menschen sind dort, die sind leider keine Christen, geben das vor, aber es ist nicht so. Und manchmal eben auch oft sogar Leute, die ja nun anderen lehren, ja, sind nicht immer Christen. Und da müssen wir aufpassen, ne? Also seid wachsam da, gebt nicht auf. Wichtig ist, dass ihr versteht, dass Christus immer für uns ist und bei uns ist, wir, die wir als Reuegesünder zu ihm kommen. Und er hilft uns, nicht aufzugeben, egal wie die Situation ist. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für die biblische Wahrheit aus dem Galaterbrief im Neuen Testament. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen als Reuegesünder und dass wir auch aktiv, dass wir tagtäglich in die Bibel gehen und lesen, hier aus dem Galaterbrief, wo Paulus die Gemeinde dort ermutigt, ermahnt, nicht aufzugeben und dann in Christus, in dir zu wachsen. Und dass wir auch im Philipperbrief nochmal nachlesen, wo Paulus die Gemeinde lobt und die Menschen auch lobt, deren Herzen Christus zugewandt sind und dass das auch wirklich so ist. Und er lobt sie dann im Philipperbrief. Und wir danken dir, Jesus, für dein Wort, die Bibel, und dass du uns dein Wort geschenkt hast. Im Alten und Neuen Testament, alles hängt zusammen und gehört zusammen. Aber vor allem, dass du bei uns bist und für uns bist, egal was andere Menschen sagen und tun, du ermutigst uns nicht aufzugeben und das ist ein Geschenk und wir danken dir für deine Liebe und deinen Segen uns gegenüber als Reuegesünder und dass wir nicht aufgeben. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.